17. Kopfschmerzen. Das Küchenmesser ist direkt über ihm. Die Spitze zeigt genau auf sein linkes Auge. »Wo ist sie?« fragt die Frau mit den knallroten Lippen. Carsten Zara möchte sein Auge schützen, aber es geht nicht. Er kann seine Arme und Beine nicht bewegen. Er kann nur seinen Kopf ein bisschen zur Seite drehen. »Bitte nicht«, sagt er. »Wo ist sie?« »Tun Sie das Messer weg! Wo ist das Geld?« »Ich weiß es nicht.« »Wo?« Die Spitze nähert sich dem Auge. »Bitte, Frau Bruckmann!« Sie erschrickt. »Woher haben Sie meinen? Woher haben Sie diesen Namen?« »Von Frau Leineweber.« »Von Kirsten? Dann sind Sie der Detektiv aus München?« »Carsten Zara, bitte, nehmen Sie doch das Messer weg.« »Ihr arbeitet jetzt also alle zusammen?« »Wer?« »Na, Sie und Kirsten und die Schubert.« »Was? Ich kenne Frau Schubert doch erst seit gestern. Sie war nur kurz bei mir. In Ihrem Auftrag, oder?« Die Frau sieht ihn einige Sekunden lang nachdenklich an. Dann zieht sie die Hand mit dem Messer zurück. Carsten Zara atmet auf. »Ja«, nickt sie, »in meinem Auftrag. Das war mein größter Fehler. Ich wollte sicher sein, dass Heiner keine Chance hat, mich zu finden.« »Keine Sorge. Er sucht sie gar nicht mehr.« »Was?« »Heiner Riebeck ist tot. Er hat sich das Leben genommen.« Schweigen. Plötzlich beginnt sie zu lachen. Erst nach ein paar Sekunden merkt Carsten Zara, dass es kein Lachen, sondern ein Weinen ist. »Oh Gott! Ich wollte endlich mal alles richtig machen und jetzt ist alles falsch!« »Hat Christine Schubert das Geld?« fragt Carsten Zara. Sie nickt. »Sie ist zu mir ins Hotel gekommen. Sie war aufgeregt. Sie hat gesagt, dass Heiner weiß, wo ich bin und dass er schon auf dem Weg nach Berlin ist. Da habe ich Angst gekriegt und bin zum Ostbahnhof. Als ich die Tüte aus dem Schließfach geholt habe, hat mich dieses Miststück umgeworfen und ist mit dem Geld weggerannt.« »Aber woher wusste sie von dem Geld? Von Ihnen?« »Natürlich nicht. Ich habe ihr nur gesagt, dass Heiner mich nicht in Ruhe lässt, dass er völlig verrückt ist, dass er sogar einen Detektiv beauftragt hat. Sie sollte nur dafür sorgen, dass er mich nicht finden kann.« Plötzlich fällt Carsten Zara der gestrige Abend ein. »Natürlich. Er selbst hat Christine Schubert von den 400.000 Euro erzählt. Er hat keinen Namen genannt, aber das war auch gar nicht nötig. Sie wusste ja, um wen es ging.« »Woher hatte Riebeck denn plötzlich so viel Geld?« fragt er. »Von seinem früheren Arbeitgeber. Der hat krumme Dinger gedreht. Irgendwas mit Finanzamt und Steuern. Heiner hat das gewusst.« »Eine Erpressung also?« »Ich weiß es nicht sicher, aber ich glaube schon. Ich habe Heiner nur gesagt, dass ich gehe, wenn er kein Geld mehr hat. Und plötzlich war Geld da. So viel Geld.« Sie beginnt wieder zu weinen. »Was soll ich denn jetzt tun?« »Vielleicht fangen wir mal damit an, dass Sie mich freilassen und Schmerztabletten suchen. Mein Kopf tut wahnsinnig weh.«